Übers Bacherl bin ich sprungen, übers Wiesel bin ich rennt. Und da hat mich mein Dirndl an mein Juchatzer gleich erkennt. Und da hat mich mein Dirndl an mein Juchatzer gleich erkennt. Ob's tri, ob's tri, ob's tri, ob's tri, ob's tralala, ob's tri, ob's tralala, wollt auf der Roll. Auf'm Bergerl steht der Häusel, vor dem Häusel steht der Baum. Und so oft ich da vorbeikim, ist mein Dirndl nicht daheim. Und so oft ich da vorbeikim, ist mein Dirndl nicht daheim. Ob's tri, ob's tri, ob's tri, ob's tri, ob's tralala, ob's tri, ob's tralala, wohl auf der Räum. Mein Dirndl hat zwei Eigel und die funkeln wie ein Stern. Und so oft ich das Dirndl anschau, möcht ich alleweil narrisch werden. Und so oft ich das Dirndl anschau, möcht ich alleweil narrisch werden. Ob's tri, ob's tri, ob's tri, ob's tri, ob's tralala, ob's tri, ob's tralala, wohl auf der Roll.